zum 5. Jahrestag der Wahl des verehrten Genossen Kim Jong-un in die höchsten Ämter der Partei und des Staates gab es am 11. April im Landwirtschaftsbetrieb für Gemüsebau Mangyongdae in der Stadt Pyongyang einen Auftritt der Werktätigen der Landwirtschaft unter dem Motto Ehre des Sonne Korea. Die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft, die Bauern und die Mitglieder des Verbandes im Stadtbezirk Mangyongdae seien sich die Darbietung an.